Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Top 5. Am Donnerstag kommt der Film Reise nach Jerusalem ins Kino. Im Zentrum steht Alice, 30 Jahre alleinstehend und arbeitslos. Ihren Freunden gegenüber behauptet sie, erfolgreiche Freelancerin zu sein. Das Geld wird knapp und immer tiefer droht die junge Frau in die Depression einer Arbeitslosen zu versinken. Damit steht sie nicht allein in der Filmgeschichte. Hartwig Tegler mit den Top 5 der spannendsten Arbeitslosenfilme aus verschiedenen Kino- und Arbeitskulturen. Lust auf einen Film? Bei Ihrer Qualifikation und Kompetenz finden Sie sofort eine neue Stelle. Was macht die Arbeitssuche? Da könnte sich was tun. Es wird schön sein, wieder zu arbeiten. 6 Monate arbeitslos ist nicht gerade leicht. Ihren Lebenslauf sollten Sie vielleicht noch mal überarbeiten. Würden Sie jetzt den Film starten? Platz 5. Company Man von John Wells. Der Manager, der morgens vor dem Job immer Golf spielt. Eines Morgens, Sie feiern mich? Ist auch er wegrationalisiert. 3000 auf den Werften und ein paar hundert, wie man munkelt hier bei uns. Bobbys Abstieg beginnt, das Haus muss er verkaufen, den Porsche ebenso und mit seiner Familie in sein Elternhaus ziehen. Die Arbeitslosigkeit wirft ihn in eine tiefe Depression. Erst die Arbeit bei seinem Schwager, der eine Baufirma hat, führt Bobby, gespielt von Ben Affleck, zu der Erkenntnis, dass er nicht nur einen neuen Job will, sondern auch ein sinnvolleres Leben als vorher. Auch wenn Company Man mit dem Happy End der Gründung einer neuen Firma den uramerikanischen Pioniergeist beschwört, sind eindrucksvolle Bilder zu sehen über die Demütigung eines Menschen, wenn der den Job und damit den Sinn für sein Leben verliert. Du bist nur noch Schrott, genau wie wir. Platz 4. Ganz oder gar nicht. Von Peter Cataneo. Eine Arbeitslosenkomödie auf den ersten Blick. Die Männer wollen als Striptease-Crew Geld verdienen und wieder eine Aufgabe, eine Bestätigung bekommen. Die Szene, wenn Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Eddy und die anderen Jungs aus der Sheffielder Chippendale-Truppe beim Warten auf die Stütze zu Donna Summers Hot Stuff, plärrt aus irgendeinem Radio im Arbeitsamt, anfangen zu wippen, zu tanzen, ist ein Klassiker. Doch die Komödie berührt sich in Ganz oder gar nicht sehr eng mit der Tragödie. Wieso sagst du es ihr denn nicht? Wie soll ich es ihr denn sagen? Nach fast 6 Monaten. Einer Frau, die will, dass wir in den Skiurlaub fahren. Ach toll. Die Verzweiflung über den Verlust der Arbeit ist bei allem Lachen spürbar. Lachen übrigens, das dafür steht, dem System trotzig den Stinkefinger zu zeigen. Platz 3. Die Axt. Von Costa Gavras. 2,5 Jahre später hatte ich immer noch keine Arbeit. Mit einem Mythos räumt Costa Gavras in seinem Film auf. Dass Arbeitslose per se untereinander solidarisch und dass sie die besseren Menschen sind. Bruno, lange arbeitslos, gibt eine Zeitungsannonce auf, um die kennenzulernen, die gleiche Qualifikation haben wie er und... Mr. Birch? Ja, das bin ich. ...bringt sie um. Ein Gefühl des Triumphs überfiel mich, als ich die Geheimnisse meiner Konkurrenten vor Augen hatte. Am Ende, wenn Bruno seinen Traumjob dann wieder gefunden hat und mit den neuen Kollegen in einem Restaurant ist, wirft die junge Frau am Tresen, arbeitslos, einen Blick auf ihn, spähend. Sondierend, einer, der Brunos Blick verteufelt ähnelt, als der begann, seine Konkurrenten aufs Korn zu nehmen. Die Axt erzählt von der Metamorphose eines Kleinbürgers in einen Faschisten aus der inneren Logik des Kapitalismus heraus. Platz 2. Der Gegenentwurf zu dieser Fantasie, die ihre dunklen Bilder aus der Realität quasi herausgeschnitten hat. Das Leben ist eine Baustelle. Von Wolfgang Becker. Wolfgang Becker hält mit dem hier wunderbaren Jürgen Vogel in der Hauptrolle präzise. Die Spannung zwischen Verzweiflung und Lachen zwischen Hoffnung und Trotz, ohne Beschönigung. Wenn der arbeitslose Fleischfabrikarbeiter im quietschgelben Bilbo-Kostüm für einen Supermarkt Werbung läuft, bedeutet das die größtmögliche Demütigung mit dem Marktleiter als ihrem Agenten. Aber du hast sie wohl nicht alle. Du kannst doch nicht einfach diesen Bonanza-Host hier vorbeischicken. Tut mir wirklich leid. Das war ein Notfall. Notfall? Was glaubst du, wie viele Typen für diesen Job Schlange stehen? Das Leben ist eine Baustelle, lässt seine arbeitslosen Protagonisten Menschen sein, die überleben wollen, aber auch um ihre Würde kämpfen, ihren Wert, so wie Thierry. Platz 1. Der Wert des Menschen von Stéphane Brisé. Ist gar nicht so leicht, einen Job zu finden in diesem Alter. Thierry ist über 50. Der Sacharbeiter beim Arbeitsamt fragt. Sie haben sich bei allen Baufirmen beworben? Ja, das hat mich 4 Monate gekostet. Stéphane Brisé beschreibt die systematische Entwürdigung, die der Arbeitslose durchläuft, wenn der Markt ihn freigesetzt hat. Thierry wird immer mehr Bittsteller. Das Bewerbungsgespräch über Skype, unerträglich lang gezeigt. Wir sehen nur den von Vincent Landon dargestellten arbeitslosen Facharbeiter, zwingt den zu etwas, was ihm vollkommen fremd ist. Und das Ende? Ich wüsste nur gern, ob Sie mich kontaktieren oder soll ich Sie kontaktieren? Darf ich Sie anrufen? Weder das eine noch das andere. Dann bekommt Thierry den Job als Sicherheitsmann in einem Einkaufszentrum. Nun stellt sich für ihn die Frage, ob er, nicht mehr arbeitslos, die Menschen im Überwachungsapparat so behandeln will, wie er behandelt wurde. Würdelos. Er entscheidet sich für die Würde. Seine und die der anderen. Hartwig Tegler mit seiner Top 5 der Filme über Arbeitslose. Die Filme finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de/vollbild.